Kundgabe 251. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.1.1938. Not der Seelen auf Erden. Hilfe durch diese Verbindung. Mein liebes Kind, so höre, dass dir der Vater alles Heils das ewige Leben verspricht, so du treu ausharrest zu deinem und der Menschen Segen. Denn es ist über euch eine Zeit unsäglicher Not gekommen. Es kämpfen mit der Dunkelheit zahllose Seelen, deren Geist verblendet und deren Denken voller Irrtum ist. So hat Gott der Herr auch jetzt wieder sich auf der Erde unter den Menschen verkörpert im Geiste derer, die ihm zu dienen bereit sind, um allen diesen Kämpfenden zu Hilfe zu kommen, ihnen beizustehen in der Not der Seele und sie auf den rechten Weg zu weisen. Denn die Gnadenzeit ist bald vorüber, die euch Menschen gewährt ist. Wenn der Herr der Geister diese anweiset, sich den Menschen auf Erden kundzutun, sich mit der Erde zu verbinden, so ist dieses sichtbare Wirken des Himmels eine unaussprechliche Gnade für die Menschenkinder, die ihr alle wohl erkennen solltet. Doch die Größe der Not auf Erden bestimmt den Vater, der in seiner Liebe kein Wesen untergehen lassen will. Arbeitet an eurer Seele, erhebet eure Gedanken zum Herrn, und ihr werdet tausendfachen Segen empfangen, jetzt und immer da. Amen.